ich hier ein Nachtlager haben. Die Nacht hat mich auf meine Marsch überrascht. Ich bin müde. Dies ist doch eine Herberge, oder nicht? Es ist eine Herberge. Nun, man kann also hier übernachten. Ich habe kein Zimmer frei. Sie werden doch wohl einen Gast zu dieser späten Stunde nicht in die Nacht hinausweisen. Ich habe kein Bett frei. Außer Sie wollten hier in der Wirtsstube auf dem Strohsack schlafen. Auf dem Strohsack? Hier in der Ecke. Ausgezeichnet. Es tut mir leid, Sie dürfen hier nicht schlafen. Warum darf ich nicht? Mein Name ist Schwarzer, ich bin der Sohn des Schlosskastellans. Dieses Dorf ist Besitz des Schlosses. Wer hier wohnt oder übernachtet gewissermaßen im Schloss. Niemand darf das ohne gräfliche Erlaubnis. Man muss die Erlaubnis zum Übernachten haben? Gewiss. Sie werden doch selbst nicht wünschen, ein missliebiger Eindringling zu sein. Nein, das wünsche ich allerdings nicht. Dann werde ich mir also die Erlaubnis holen müssen. Von wem denn? Vom Herrn Grafen. Es wird nichts anderes übrig bleiben. Jetzt um Mitternacht? Die Erlaubnis vom Herrn Grafen holen? Ist das nicht möglich? Sie machen wohl Witze. Wenn es nicht möglich ist, warum lassen Sie mich nicht schlafen? Landstreichermanieren! Ich verlange Respekt vor der gräflichen Behörde. Ich habe Ihnen mitzuteilen, dass Sie sofort das gräfliche Gebiet verlassen müssen. Genug der Komödie. Junger Mann, Sie gehen ein wenig zu weit. Ich werde morgen auf Ihr Betragen zurückkommen. Der Wirt ist Zeuge. Ich? Im Übrigen lassen Sie sich eines gesagt sein. Ich bin als Landvermesser hierher gekommen. Der Graf hat mich kommen lassen. Landvermesser? Landvermesser? Und ich bin nicht allein. Ich habe zwei Gehilfen. Die kommen morgen im Wagen nach mit allen meinen Apparaten. Ich habe mich auf dem Marsch durch den Schnee verirrt, daher meine Ankunft spät in der Nacht. Dass ich mich jetzt im Schloss nicht melden kann, das weiß ich allein, ohne Ihre Belehrung. Ich habe mich mit dem einfachen Nachtlager da begnügt und Sie sind gelinde gesagt so unhöflich, mich zu stören. Damit sind meine Erklärungen beendet. Gute Nacht. Alles wird sofort klar werden. Ich kann ja telefonisch anfragen. Was wollen Sie? Das werden Sie gleich merken. Hallo? Den Schlosskastellan, bitte. Schläft? Dann sei vielleicht Herrn Fritz. Hören Sie. Es handelt sich um folgenden Fall. Im Brückengasthof ist ein Fremder abgestiegen. Ja, ja, ein ganz und gar Fremder. Ziemlich zerlumpt sieht er aus, arm. Verdächtig? Ja, auch verdächtig. Deshalb habe ich es für meine Pflicht gehalten, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich bitte Sie also, Herr Fritz, erkundigen Sie sich in der Zentralkanzlei, ob wirklich ein vom Herrn Grafen bestellter Landvermesser erwartet wird. Ja, gut, danke. Großartige Organisation. Die Zentralkanzlei hat Nachtdienst. Sie halten mich wohl für einen Schwindler. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich etwas Derartiges gesagt? Aha, schon die Antwort. Ich hab's ja gesagt, keine Spur von Landvermesser. Gemeiner, lügnerischer Landstreicher. Wahrscheinlich aber Ärger aus. Ein Irrtum? Das ist mir recht unangenehm. Der Bürochef selbst hat telefoniert. Sonderbar, sonderbar. Wie soll ich dem Herrn Landvermesser erklären? Schon gut. Das hätte ich nicht erwartet. Verlange ich denn so viel? Etwas Besonderes. Mein einziger Wunsch ist ehrliche Arbeit leisten nach all den sinnlosen, nutzlosen Wanderungen meines Lebens. Das ist alles. Hier, wo ich endlich Boden unter meinen Füßen fühle, hier muss ich es durchsetzen. Eine Heimat, wenigstens vorübergehend für eine gewisse Zeitspanne. Niemand wird es verhindern können. Was wollen Sie? Ein besseres Zimmer für Sie. Mein eigenes, wenn Sie wünschen. Warum plötzlich? Sie sind Gast des Schlosses, als Gast anerkannt. Ich erwarte Ihre Befehle, mein Herr. Nichts, als dass man endlich die Lampe auslöscht. Gute Nacht. haben Sie gut geruht? Bis auf die Ratten, die mich ein paar Mal weckten. Sie hätten ein besseres Zimmer. Meine Rechnung, bitte. Geht auf Kosten des Schlosses. Ausgezeichnet. Schöner Tag. Werde mich zuerst ein bisschen im Ort hier umschauen. Darf ich noch einen Augenblick bitten? Ihre Eintragung ins Fremdenbuch. Schon wieder fremd. Warum wird das hier immerfort unterstrichen? Könnte man nicht etwas Liebenswürdigeres sagen? Gästebuch zum Beispiel? Was darf ich eintragen? Als Vornamen? Josef. Familiennamen? K. Das ist alles? Sie heißen K.? Schreiben Sie Josef K. Ich möchte nur höflichst ersucht haben, unsere gestrige Unfreundlichkeit zu entschuldigen. Erledigt. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich werde Sie oben nicht verpetzen. Ich kenne den Grafen noch nicht. Er soll gute Arbeit gut bezahlen. Ist das wahr? Ich will ein Stück Geld heimbringen, habe Weib und Kind. Über schlechte Bezahlung hört man keine Klage. In dieser Hinsicht muss sich der Herr keine Sorge machen. Ich gehöre ja nicht zu den Schüchternen. Kann auch einem Grafen meine Meinung sagen. Aber in Frieden mit den Herren fertig zu werden, ist natürlich weit besser. Nun werden bald meine Gehilfen kommen. Wirst du sie hier unterbringen können? Gewiss, Herr. Werden sie aber nicht mit dir im Schloss oben wohnen? Das ist noch nicht sicher. Erst muss ich erfahren, was für eine Arbeit man für mich hat. Vielleicht habe ich hier unten zu tun. Im Dorf. Dann wohnen wir hier. Vielleicht wird mir das Leben oben im Schloss gar nicht zusagen. Ich will immer frei sein. Du kennst das Schloss nicht. Richtig. Vorläufig weiß ich vom Schloss nichts weiter, als dass man dort versteht, sich den richtigen Landvermesser auszusuchen. Vielleicht hat es noch andere Vorzüge. Wer ist das auf dem Bild da? Der Graf? Nein, der Kastellan. Also der Vater des Herrn, der mich gestern sozusagen einvernommen hat. Schwarzer hat übertrieben. Sein Vater ist nur ein Unterkastellan. Sogar einer von den Untersten. Der Lump. Auch sein Vater ist mächtig. Mir scheint, du hast vor jedem Angst. Am Ende auch vor mir? Nein. So. Und nun mal einen Spaziergang in der frischen Luft. Guten Tag, Herr Lehrer. Ihr seht das Schloss an. Ja, ich bin hier fremd, erst seit gestern Abend im Ort. Das Schloss gefällt euch nicht. Wie? Ob mir das Schloss gefällt? Warum nehmt ihr an, dass es mir nicht gefällt? Keinem Fremden gefällt es. Sie kennen wohl den Grafen? Nein. Wie, Sie kennen den Grafen nicht? Wie sollte ich? Könnte ich Sie, Herr Lehrer, einmal besuchen? Ich bleibe längere Zeit hier und fühle mich schon jetzt ein wenig verlassen. Zu den Bauern gehöre ich nicht. Und zum Schloss wohl auch nicht. Zwischen den Bauern und dem Schloss ist kein großer Unterschied. Mag sein, das ändert an meiner Lage nichts. Könnte ich Sie einmal besuchen? Ich wohne in der Schwanengasse beim Fleischhauer. Gut, ich werde kommen. Wer seid ihr? Darf ich ein wenig hereinkommen? Ich bin sehr müde. Er ist ja betrunken. Bleib draußen. Ich bin der gräfliche Landvermesser. Ach, es ist der Landvermesser. Ihr kennt mich. Ja, gewiss. Hier könnt ihr nicht bleiben. Gastfreundlichkeit ist bei uns nicht Sitte. Wir brauchen keine Gäste. Hier und da braucht man doch einen. Zum Beispiel mich, den Landvermesser. Das weiß ich nicht. Hat man euch gerufen, so braucht man euch wahrscheinlich. Das ist wohl eine Ausnahme. Wir kleinen Leute halten uns an die Regel. Und nun geht. Gelegenheit zu einer kleinen Verzweiflung. Wenn ich nur zufällig, nicht absichtlich hier stünde. Du? Heute Morgen brach ich auf. Den ganzen Tag laufe ich durch das Dorf. Und das Schloss ist noch so weit wie heute Morgen. Dabei wird es schon dunkel. Mag sein. Kurze Tage, kurze Tage. Wir sind da. Dort ist das Wirtshaus. Guten Abend. Wünschen Sie gleich das Nachtmahl, mein Herr? Oh, danke. Ich habe keinen Hunger. Wer seid ihr? Eure Gehilfen. Wie, meine alten Gehilfen, die ich mir habe nachkommen lassen? Arthur und Jeremias. Die Gehilfen. Die ich erwarte? Aufrichtig gesagt, ich glaube, dass ihr gar nicht die zwei Gehilfen seid, die ich in der Hauptstadt aufgenommen habe. Ihr seid mir vom Schloss beigegeben. Als Überwachung, als Spione. Das ist die Sache. Wo habt ihr die Messapparate? Wir haben keine. Keine? Ach, seid ihr Leute. Versteht ihr etwas von Landvermessung? Nein. Nein. Wenn ihr die Gehilfen seid, die ich aufgenommen habe, müsst ihr doch euer Gewerbe verstehen. Na, setzt euch. Herr Wirt? Mein Herr? Bier für die zwei. Es ist schwer mit euch. Wie soll ich euch denn unterscheiden? Ihr seid einander ähnlich wie Schlangen. Man unterscheidet uns sonst gut. Mag sein, aber ich sehe nur mit meinen Augen und mit denen kann ich euch nicht unterscheiden. Ich werde euch deshalb wie einen einzigen Mann behandeln. Ich werde euch beide Arthur nennen. Schicke ich Arthur irgendwo hin, so geht ihr beide. Für jede Arbeit, die ich euch auftrage, tragt ihr gemeinsam ungeteilt die Verantwortung. Das wäre uns recht unangenehm. Natürlich muss euch das unangenehm sein, aber es bleibt so. Dies bitte vor allem zu beachten. Ihr dürft mit niemandem ohne meine Erlaubnis sprechen. Ich bin hier ein Fremder. Wenn ihr meine alten Gehilfen seid, dann seid ihr auch Fremde. Wir drei Fremden müssen deshalb zusammenhalten. Darauf reicht mir eure Hände. Ich werde jetzt schlafen gehen und auch euch rate ich, das zu tun. Heute haben wir einen Arbeitstag versäumt, morgen muss die Arbeit sehr frühzeitig beginnen. Ihr müsst einen Schlitten zur Fahrt ins Schloss verschaffen und um 6 Uhr früh hier vor dem Haus mit ihm bereitstehen. Gut, aber ohne Erlaubnis darf kein Fremder ins Schloss. Wo muss man um die Erlaubnis ansuchen? Ich weiß nicht, vielleicht beim Kastellan. Dann werden wir telefonisch dort ansuchen. Telefoniert sofort an den Kastellan. Beide. Ja, ist los. Hallo? Hallo, die Schlossverwaltung. Hier, Arthur. Hier, Jeremias. Die Gehilfen. Die Gehilfen des neuen Landverbessers. Er lässt anfragen. Ob er morgen früh mit uns ins Schloss kommen kann. Nein. Ihr Telefon ist diesmal aber laut. Psst. Weder morgen noch ein andermal. Unsinn, ich selbst werde telefonieren. Hallo? Hallo? Hallo? Für euch ist angekommen. So etwas habe ich noch nie gehört. Licht und Gesang. Wer bist du? Barnabas heiße ich. Ein Bote bin ich. Du hast ein gutes Lächeln, zu dir könnte ich Vertrauen haben. Ein Brief. Aus der Schlosskanzlei Nummer 10. Was steht darin, Herr? Sehr geehrter Herr, Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen. Ihr nächster Vorgesetzter ist der Gemeindevorsteher des Dorfes, der Ihnen auch alles Nähere über Ihre Arbeit und die Lohnbedingungen mitteilen wird, an dem Sie auch Rechenschaft schuldig sein werden. Trotzdem werde aber auch ich Sie nicht aus den Augen verlieren. Barnabas, der Überbringer dieses Briefes, wird von Zeit zu Zeit bei Ihnen nachfragen, um Ihre Wünsche zu erfahren und mir mitzuteilen. Sie werden mich immer bereit finden, Ihnen, soweit es möglich ist, gefällig zu sein. Es liegt mir daran, zufriedene Arbeiter zu haben. Der Vorstand der 10. Kanzlei. Die Unterschrift nicht zu entziffern. Das ist ein sehr wichtiger Brief. Ein Dokument. Der erste Schritt ist geschehen. Ich habe mich gemeldet und bin aufgenommen. Ein Erfolg. Meine besten Glückwünsche. Nicht so rasch. Der Brief ist nicht einheitlich. Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen. Wie Sie wissen. Was bedeutet das? Soll damit gesagt sein, dass die Initiative bei mir lag, dass ich mich aufgedrängt habe? Weiter, bei wem stehe ich eigentlich im Dienst? Beim Gemeindevorsteher, also beim Dorf oder beim Schloss? Vom Schloss bin ich sehr fern. Daher schreibt der Herr Kanzleivorstand, ich werde Sie nicht aus den Augen verlieren. Wie fern? Er sieht mich kaum. Zwischen dem Schloss und dem Dorf ist kein Unterschied. Gewiss, wer sich bei euch einzuwurzeln weiß, dem steht auch der Weg ins Schloss offen. Barnabas, hattest du den Brief vorher gelesen? Nein. Ich habe nur den Auftrag bekommen, den Brief zu übergeben. Zu warten, bis er gelesen ist und, wenn es dir nötig scheint, eine mündliche oder schriftliche Antwort zurückzubringen. Schriftliche Antwort überflüssig. Richte dem Herrn Vorstand, wie heißt er denn? Ich konnte die Unterschrift nicht lesen. Klamm. Richte also Herrn Klamm meinen Dank für die Aufnahme aus. Ich werde mich vollständig nach seinen Absichten verhalten. Besondere Wünsche habe ich heute nicht. Du kannst gehen, Barnabas. Arthur? Ja, Herr? Ja, Herr? Ich hole meine Aufzeichnungen aus dem Zimmer, dann besprechen wir die nächste Arbeit. Barnabas! Barnabas! Er kann doch nicht weit sein. Barnabas! Barnabas! Ja, mein Herr, ich komme. Gott sei Dank, dass du noch da bist. Du fliegst ja. Es geht doch nicht so, wie es im Brief steht. Von Zeit zu Zeit sollst du dich nach meinen Wünschen erkundigen. Von Zeit zu Zeit, das ist zu wenig. Es kann doch etwas Unaufschiebbares sein, was ich im Schloss sagen lassen will. Du kannst ja den Vorstand bitten, dass ich immer zu bestimmten Zeiten komme. Du kannst die Zeiten selbst bestimmen. Genügt nicht. Genügt nicht. Hast du mir heute einen neuen Auftrag zu geben? Wir können ins Wirtshaus zurückgehen. Nein, ich halte es dort nicht aus. Ich möchte lieber ein wenig mit dir gehen. Aber ich muss mich in dich einhängen. Du gehst in diesem Schnee sicher als ich. Wohin gehst du denn? Nach Hause. Ja, nach Hause. Mit dir komme ich nach Hause. Ich hab's gewusst. Sofort habe ich es gefühlt, als du in die Stube hereintratst. Mit dir komme ich auf dem kürzesten Weg. Nach Hause. Nach Hause. Halt mich fest. Es ist dunkel um mich. Gestatte, dass ich mich an dir festklammere. Ich sehe gar nichts. Wenn ich falle, schlepp mich weiter. Nur lass mich nicht los. Der Weg muss doch einmal ein Ende haben. Hilf mir. Schleif mich nach Hause. Wir sind da. Ich dachte, dass du mich in das Schloss führen wirst. Ich sagte doch, ich gehe nach Hause. Stattdessen hast du mich vor eine elende, halbverfallene Bauernhütte gebracht. Dort bin ich zu Hause, meine Familie und ich. Übernachtest du denn nicht im Schloss? Niemals. Ich gehe erst am Morgen hin, um neue Aufträge zu holen. Ach, so war das Ganze ein Missverständnis. Wenn ich zu Hause sage, meine ich das Schloss. Und du hast eine erbärmliche Baracke gemeint. Verzeih, Herr, ich habe dich nicht kränken und nicht irreführen wollen. Nein, nein, ich weiß, es ist meine eigene Schuld. Es geschieht mir ganz recht. Und jetzt? Mitten in der Nacht, wohin willst du jetzt? Unsere Hütte ist bescheiden, aber du hättest bei uns übernachten können. Wir hätten dich gern aufgenommen. Wer ist das Mädchen dort vor der Tür? Das ist meine Schwester Olga. Ein schönes, starkes Mädchen. Sie hat jetzt im Herrenhof zu tun. Was ist das, der Herrenhof? Es ist das zweite Wirtshaus im Dorf. Vielmehr das erste dem Range nach. Hier essen die Herren vom Schloss, wenn sie im Dorf zu tun haben. Und übernachten noch manchmal. Da wird wohl auch für mich noch ein Plätzchen sein. Ich glaube nicht. Das Gasthaus ist nur für Herren vom Schloss bestimmt. Zum Brückenwirtshaus ist es zu weit. Vielleicht könnte Olga mich in den Herrenhof schmuggeln. Ich will es versuchen. Du bist mir sympathisch. Mir aber gestattet, dass ich mich jetzt verabschiede. Komm, Herr Landvermesser. Der Herr Landvermesser darf nur bis in den Ausschank gehen. Gewiss, er begleitet mich nur. Ich möchte gerne hier übernachten, Herr Wirt. Das ist leider unmöglich. Das Haus ist ausschließlich für die Herren vom Schloss bestimmt. Das mag Vorschrift sein, aber es ist doch gewiss möglich, mich irgendwo in einem Winkel schlafen zu lassen. Ich würde Ihnen außerordentlich gern entgegenkommen. Aber die Vorschrift ist streng. Wenn ich Sie hier übernachten ließe und Sie durch einen Zufall von den Herren des Schlosses entdeckt würden, und die Zufälle sind immer auf Seiten der Herren, dann bin ich verloren. Und auch Sie sind verloren. Es klingt lächerlich, aber es ist wahr. Auf eines will ich Sie aufmerksam machen. Ich habe im Schloss wertvolle Verbindungen, werde noch wertvollere bekommen. Diese Verbindungen sichern Sie gegen jede Gefahr, die durch mein Übernachten hier entstehen könnte. Außerdem kann ich Ihnen vielleicht auch sonst für die kleine Gefälligkeit vollwertig danken. Ich weiß, das weiß ich. Aber es tut mir leid. Übernachten heute viele Herren vom Schloss hier? In dieser Hinsicht ist es heute vorteilhaft. Es ist nur ein Herr hier geblieben. Herr Klamm. Klamm? Meine Empfehlung. Gute Nacht. Gerade Klamm? Peinlich. In den Ausschank aber kannst du mich mitnehmen, Olga. Das hat doch der Wirt selbst gesagt. Gewiss, komm. Nun, Olga, war das so schwer? Bedienung, ist Herr Klamm hier im Saal? Warum lachst du? Ich lache doch nicht. Olga ist noch ein recht kindisches Mädchen. Sie kennen Olga näher, Landvermesser K.? Sie wissen schon, wer ich bin? Olga kenne ich seit einer Viertelstunde. Sie ist die Schwester eines Boten aus dem Schloss. Und ich bin Frieda, das Schankmädchen im Herrenhof. Über die Familie Barnabas brauchen Sie mich nicht zu unterrichten. Da, sehen Sie, wie sich die Dienerschaft mit ihr herumballt. Seltsam. Vorher hat sie einen so sittsamen Eindruck auf mich gemacht. Die Stalldirne. Was aber ihr Lachen anlangt, so war es entschuldbar. Sie fragten mich gleich beim Eintreten, ob Klamm hier im Saal sitzt. Das ist natürlich Unsinn. Er verlässt sein Zimmer nur, um in den Wagen zu steigen, der ihn früh ins Schloss zurückbringt. Sie kennen ihn? Wieder was zum Lachen. Ich bin doch seine Geliebte. Klamms geliebt? Dann sind Sie für mich eine höchst respektgebietende Person. Nicht nur für Sie. Waren Sie schon im Schloss? Nein. Genügt es nicht, dass ich hier im Ausschank des Herrenhofs bin? Dabei habe ich als Stallmagd begonnen, im kleinen Wirtshaus zur Brücke. Ein schöner Aufstieg, aller Achtung. Aber das kann doch nicht alles sein. Vielleicht wird Ihnen die Hilfe selbst eines kleinen, einflusslosen Mannes von Nutzen sein, der genauso kämpft wie Sie. Vielleicht könnten wir einmal in Ruhe miteinander sprechen. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Wollen Sie mich vielleicht von Klamm abziehen? Ach, du lieber Himmel. Sie haben mich durchschaut. Gerade das war meine geheimste Absicht. Sie sollten Klamm verlassen und meine Geliebte werden. Kann ich hier übernachten? Ja. Kann ich gleich hier bleiben? Ich schaffe erst die Leute weg. Wer sind die Menschen? Dienerschaft aus dem Schloss. Klamms Gefolge. Solche Leute schickt man mir her. Wahre Tiere sind das. Klamm nimmt überhaupt keine Rücksicht mehr auf mich. Weinen Sie nicht, Frieda. Jeder von uns hat sein Leid zu tragen. Sehen Sie mich, ich stehe ganz allein in der Welt. Alles, was ich im Brückenhof geredet habe, es ist Ihnen vielleicht zu Ohren gekommen. Alles war Geflunker. Ich habe weder Weib noch Kind. Ich habe nirgends eine Heimat. Ich bin auch kein Landvermesser. Dass man mich hierher eingeladen hat, einen Posten anzutreten, kein Wort daran war. Ich habe auch nie Gehilfen gehabt. Nie Apparate. Ich bin, wenn man so sagen kann, gänzlich nackt und bloß auf Erden. Aber ich fasse nun an. Und gerade hier will ich mir ein Leben aufbauen. Hier oder nirgends. Ich habe es oft genug versucht. Alles gescheitert. Dass einem nach so vielen Fehlschlägen noch etwas Mut bleibt, das ist eigentlich erstaunlich. Der Zufall hat mich in dieses Dorf geweht. Hier bleibe ich. Das ist mein letzter verzweifelter Versuch. Und mit Ihnen gemeinsam muss er gelingen. Sehen Sie nur das liebe Vieh. Nun werde ich Sie selbst hinaustragen. Geben Sie mir die Peitsche da aus der Ecke. Verstecken Sie sich hinter dem Schanktisch, Herr Karl. Frieda! Frieda! Das Dienerpack hat sich wieder mal erbärmlich aufgeführt. Ich habe sie in den Stall gesperrt. Und wo ist der Landvermesser? Den Landvermesser habe ich ganz vergessen. Er ist wohl längst fortgegangen. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich war fast die ganze Zeit über im Flur. Müsste doch gesehen haben, wenn er weggegangen ist. Hier ist er aber nicht. Vielleicht hat er sich versteckt. Mein Eindruck von ihm ist, dass ihm allerlei zuzutrauen ist. Diese Kühnheit wird er doch wohl nicht haben. Vielleicht ist er hier unten versteckt. Hier unter dem Schanktisch. Bleib still liegen. Nein, hier ist er nicht. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich nicht mit Bestimmtheit weiß, ob er fortgegangen ist. Es handelt sich nicht nur um Herrn Klamm, es handelt sich um die Vorschrift. Die Vorschrift gilt aber für Sie genauso wie für mich, Fräulein Frieda. Für den Ausschank haften Sie. Das übrige Haus werde ich noch durchsuchen. Gute Nacht, danke dem Ruhe. Mein Liebling. Mein süßer Liebling. Frieda! Wer ist das? Das ist Klamm. Wo ist er? Gleich im Zimmer Nummer 1. Ist das nicht schrecklich? Gar nicht. Ich bin beim Landvermesser! Ich bin beim Landvermesser! Was tust du? Jetzt verdirbst du alles. Kleinmütig plötzlich. Meine Hoffnung. Haben die mehr Klamm gegolten als mir? Soll ich das glauben? Was für Einfälle du hast. Es sieht fast so aus. Wir sind beide verloren. Nein, nur ich bin verloren. Doch ich habe dich gewonnen. Sei ruhig, wir werden es gemeinsam in Ordnung bringen. Aber da, schau, die zwei. Wer? Deine Gehilfen. Was wollt ihr hier? Frieda, wo ist die Peitsche? Wir mussten dich doch suchen. Nach Hause ins Brückengasthaus bist du nicht gekommen. Zuerst haben wir dich bei Barnabas gesucht. Endlich haben wir dich hier gefunden. Ich brauche euch bei Tag, nicht in der Nacht. Fort mit euch! Jetzt ist es ja bald Tag. Es wird schon hell. Unverschämte Burschen. Nun können wir gehen. Wohin? In den Brückenhof natürlich. Die Wirtin dort ist wie eine Mutter zu mir. Frieda! Komm schnell! Die Wirtin ist wie eine Mutter zu dir, sagst du? Mein Mütterchen, gewiss. Warum hat sie uns dann kein besseres Zimmer angewiesen als dieses abscheuliche Loch? Was, die Gehilfen sind auch da? Natürlich, wo denn sonst? Sie sind treu. Ach, treu, Quälgeister sind sie. Geht, ich will allein mit Fräulein Frieda sprechen. Wir drei gehen dann zum Gemeindevorsteher, meinem nächsten Vorgesetzten, wie es in dem Brief heißt. Wartet unten in der Stube auf mich. Er will allein sein. Geh. Allein, das gilt auch dir. Was lacht ihr? Weil du allein sein willst. Und weil da jemand schon vor der Tür steht. Ich warte schon lange. Willkommen, Frau Wirtin. Bitte, nehmen Sie Platz. Doch könnte nicht das, was Sie mir sagen wollen, aufgeschoben werden, bis ich vom Gemeindevorsteher zurückkomme? Ich habe eine wichtige Besprechung dort. Diese ist wichtiger, glauben Sie mir, Herr Landvermesser. Dort handelt es sich wahrscheinlich nur um eine Arbeit. Hier aber handelt es sich um einen Menschen. Um Frieda, meine liebe Magd. Ach so. Dann freilich. Dann möchte ich Ihnen also sagen, Frau Wirtin, dass ich es für das Beste halten würde, wenn Frieda und ich heiraten. Und zwar sehr bald. Sie sind ein Ehrenmann. Doch Sicherungen sind nötig, das werden Sie einsehen, lieber Herr Landvermesser. Gewiss. Sicherungen, natürlich. Die werden wohl am besten vor dem Notar gegeben werden. Übrigens habe ich auch noch vor der Hochzeit unbedingt etwas zu erledigen. Ich muss mit Klamm sprechen. Das ist unmöglich. Was für ein Gedanke. Würde er mit dir reden? Auch nicht. Nicht mit dir, nicht mit mir. Das sind bare Unmöglichkeiten. Sehen Sie nur, Frau Wirtin, was er verlangt. Sie sind eigentümlich, Herr Landvermesser. Sie verlangen Unmögliches. Warum ist es unmöglich? Herr Landvermesser, Herr Klamm ist ein Herr aus dem Schloss. Es bedeutet an und für sich schon einen sehr hohen Rang. Was aber sind nun Sie? Sie sind nicht aus dem Schloss, Sie sind nicht aus dem Dorf. Sie sind nichts. Leider sind Sie aber doch etwas. Ein Fremder. Einer, der überzählig und überall im Weg ist. Einer, wegen dessen man immerfort Scherereien hat. Einer, dessen Absichten unbekannt sind. Einer, der unsere liebste kleine Frieda verführt hat, dem man sie leider zur Frau geben muss. Stellen Sie sich vor, was Sie eigentlich verlangen. Ein Mann wie Klamm soll mit Ihnen sprechen. Kann es ja nicht verstehen mit meinem armen Kopf, sein Mädchen, von dem man sagte, es sei Klamms Geliebte, sich von ihm noch nur berühren ließ. Gewiss. Das ist merkwürdig. Trotzdem aber will ich mit ihm sprechen. Ich bestehe darauf, ich wage die Sache. Kommt nichts dabei heraus, so habe ich doch den Gewinn, frei vor einem Mächtigen gesprochen zu haben. Und fröhlich herein! Euch, meine Gehilfen, hat Frieda treu genannt und zur Wirtin hat sie Vertrauen. Also sind wir ja Freunde unter uns. Du bist so gereizt, Karl, wenn du dich nur ein wenig beruhigen würdest. Worüber wollen Sie denn mit Klamm sprechen? Über Frieda natürlich. Deshalb wende ich mich eben an Sie. Vielleicht können Sie mir die Gelegenheit dazu verschaffen. Vielleicht im Herrenhof. wenn es im Schloss unmöglich ist. Es ist auch im Herrenhof unmöglich. Vielleicht, wenn Frieda selbst Klamm darum bittet. Frieda, hörst du es? Ja, verstehen Sie denn nicht, dass Frieda nie mehr zu Klamm zugelassen werden kann? Ein Mädchen, das sich mit Ihnen abgegeben hat. Meine liebste Kleine, du hast den Adler verlassen, um dich der Blindschleiche zu verbinden. Blindschleiche? Da hört sich denn aber doch allerlei auf. Wahrhaftig. Sie erinnern mich manchmal an meinen Mann. So trotzig und kindlich wie er sind Sie auch. Nebenbei, glauben Sie denn, meine Sorge gilt Ihnen? Nur weil Frieda jetzt in Ihr Schicksal mit hineingezogen worden ist, kümmere ich mich um Sie. Wenn das nicht wäre, würde ich Sie sofort aus dem Hause weisen, junger Mann. Und dann versuchen Sie es, junger Mann, irgendwo im Dorf ein Unterkommen zu finden. Und sei es eine Hundehütte. Danke. Das sind offene Worte. Und ich glaube Ihnen vollkommen. So unsicher ist also meine Stellung. Und damit zusammenhängt auch die Stellung Friedas. Nein, Friedas Stellung hat in dieser Hinsicht gar nichts mit Ihrer zu tun. Frieda gehört zu meinem Haus. Und niemand hat das Recht, Ihre Stellung hier eine unsichere zu nennen. Gut. Ich gebe Ihnen auch darin recht. Besonders da Frieda aus mir unbekannten Gründen so viel Angst vor Ihnen zu haben scheint, um sich einzumischen. Bleiben wir also vorläufig bei mir. Meine Stellung ist höchst unsicher. Das leugnen Sie nicht, sondern strengen Sie vielmehr an, es zu beweisen. Sie haben aber nur zum Teil recht. So weiß ich zum Beispiel von einem recht guten Nachtlager, das mir freisteht. Wo denn? Bei Barnabas. Die Lumpen! Diese abgefeimten Lumpen! Bei Barnabas! Ich will nur noch eines sagen. Sie haben Frieda aus dem glückseligsten Zustand gerissen, der ihr je beschieden war. Und es ist ihnen nur deshalb gelungen, weil Frieda Mitleid mit ihnen hatte. Sie hingen an Olgas Arm, als sie in den Herrenhof eintraten. Frieda wollte sie aus den Klauen der barnabaschen Familie retten. Dabei hat sie sich selbst geopfert. Und jetzt prahlen sie damit, dass sie bei Barnabas übernachten können. Oh, sie sind entsetzlich unwissend hinsichtlich der hiesigen Verhältnisse. Frau Wirtin, als Sie hier eintraten, haben Sie etwas von Liebe und Sorge gesagt. Davon habe ich aber dann weiter nicht viel gemerkt. Desto mehr aber von Hass und Hohn und Hausverweisung. Und von einem glückseligsten Zustand haben Sie geredet, aus dem ich Frieda gerissen haben soll. Woher sind Sie denn über diesen glückseligen Zustand so genau unterrichtet? Das Einfachste von der Welt. Ich war doch selbst Klamms Geliebte. Das ist allerdings eine erstaunliche Eröffnung. Vor 20 Jahren, freilich nur ganz kurze Zeit. Aber diese Erinnerung ist mein größter, ja mein einziger Stolz. So lange also bleibt man ihm treu? Was? Nicht so böse, Frau Wirtin, ich sage ja kein Wort gegen Klamm. Aber ich bin doch durch die Macht der Ereignisse in gewisse Beziehungen zu ihm getreten. Das kann der größte Verehrer Klamms nicht leugnen. Nun aber erklären Sie mir, wie soll ich in der Ehe diese entsetzliche Treue gegenüber Klamm ertragen, vorausgesetzt, dass Frieda Ihnen in dieser Hinsicht ähnlich ist. Entsetzliche Treue. Sehen Sie nun endlich ein, dass ich unbedingt und notwendigerweise mit ihm sprechen muss? Nein, das werde ich niemals einsehen. Ich habe die Pflicht, mit ihm als einem Privatmann zu sprechen. Dass ich dann nebenbei auch den Beamten mir gegenüber haben werde, werde ich gerne hinnehmen, aber das ist nicht mein erstes Ziel. Überhaupt ist nicht etwa Klamm mein Ziel. Ich will an ihn nicht etwa herankommen, sondern an ihm vorbeikommen. Weiter ins Schloss. Von Mund zu Mund will ich es bestätigt bekommen vom obersten Herrn, was hier meine Arbeit ist, die ich in Redlichkeit zu besorgen gedenke. Nicht auf Schleichweg, nicht hinten nach oben. Von Mund zu Mund will ich's hören, von Aug in Aug. Das ist verrückt geworden. Er scheint unverbesserlich. Arme Frieda. Was Sie auch tun, Widersetzlichkeit ist es auf jeden Fall. Ihre Drohungen schrecken mich nicht. Mein erster Schritt wird übrigens die Korrektheit selbst sein. Hier das Schreiben mit dem Klamm, vielmehr die Schlossbehörde mich angestellt hat. Ich habe es hier an der Wand befestigt, damit ich es immer vor Augen habe. Es verweist mich an den Gemeindevorsteher. Nur denn, dorthin gehe ich ja jetzt. Dort wird sich manches klären, was meinen Dienst anbelangt. Frieda, willst du mich hier erwarten? Ja, mein Liebling. Und du hältst mich also nicht mehr zurück? Du wirst so viele Hindernisse finden. Was würde da mein Wort bedeuten? Das klingt freilich nicht gerade ermutigend. Vorwärts, Arthur! Und Sie, Frau Wirtin, vergessen Sie eins nicht. Ich bin und bleibe der Angreifer. Der Angreifer ist immer der Stärkere. Solange die Kräfte reichen. Ja, so lange. Kommt, Arthur, zum Gemeindevorsteher. Gemeindevorsteher? Das ist also unser Herr Landvermesser. Ich kann nicht aufstehen, habe einen schweren Gichtanfall. Setzen Sie sich, Herr Landvermesser. Ah, da sind ja auch Arthur und Jeremias. Sie kennen meine Gehilfen? Sie sind ja vom Schloss. Also, sagen Sie mir Ihre Wünsche. Ich höre Sie gern an. Ich will mein Möglichstes tun. Die Sache ist sehr einfach. Ich bin als Landvermesser in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen. Darüber erhielt ich diesen Brief, gezeichnet von Klamm, Vorstand der 10. Schlosskanzlei. Der Brief verweist mich an Sie, Herr Gemeindevorsteher, und nun bin ich da, um von Ihnen Näheres über meine Arbeit zu erfahren. Ich bin, wie Sie ja wohl gleich bei Ihrem Eintritt gemerkt haben, über die Sache informiert. Sie sind als Landvermesser aufgenommen, wie Sie sagen. Aber leider, wir brauchen keinen Landvermesser. Das überrascht mich sehr. Das wirft alle meine Berechnungen über den Haufen. Ich kann nur hoffen, dass ein Missverständnis vorliegt. Leider nicht. Es ist so, wie ich sage. Aber wie ist das möglich? Ich habe doch diese endlose Reise nicht gemacht, um jetzt wieder zurückgeschickt zu werden. Das ist eine andere Frage, die ich nicht zu entscheiden habe. Aber wie jenes Missverständnis möglich war, kann ich Ihnen erklären. In einer so großen Behörde wie der Gräflichen kann es einmal vorkommen, dass eine Abteilung dieses anordnet, die andere jenes. Keiner weiß von der anderen. Und so kann immerhin eine kleine Verwirrung entstehen. Immer sind es freilich nur winzigste Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Ihr Fall. Sehr lieb, sehr nett. In großen Dingen ist mir noch kein Fehler bekannt geworden. Aber die Kleinigkeiten sind oft peinlich genug. Was nun Ihren Fall betrifft, so will ich Ihnen, ohne Amtsgeheimnisse zu machen, dazu bin ich nicht Beamter genug. Ich bin Bauer und dabei bleibt es. Ich will Ihnen den Hergang offen erzählen. Vor langer Zeit, ich war damals erst einige Monate Vorsteher, kam ein Erlass, dass ein Landvermesser berufen werden solle. Dieser Erlass kann natürlich nicht Sie betroffen haben, denn das war vor vielen, vielen Jahren. Ich hätte mich nicht daran erinnert, wenn ich jetzt nicht krank wäre und im Bett über die lächerlichsten Dinge nachzudenken Zeit genug hätte. Die lächerlichsten Dinge, mein Fall. Also, jenen Erlass beantworteten wir dankend damit, dass wir keinen Landvermesser brauchen. Die Antwort scheint aber nicht an die ursprüngliche Abteilung, ich will sie A nennen, zurückgelangt zu sein, sondern irrtümlicherweise an eine andere Abteilung, B. Die Abteilung A blieb also ohne Antwort. Aber leider bekam auch B nicht unsere genaue Antwort. In der Abteilung B kam nur der Aktenumschlag an, ohne Inhalt. Es ist unklar, wo der eigentliche Akt verloren gegangen ist. Die Abteilung B schickt uns also den leeren Aktenumschlag zurück zur Ergänzung. Nun waren aber seit jenem ersten Schreiben der Abteilung A schon viele Monate, vielleicht Jahre vergangen. Begreiflicherweise, denn wenn, wie es die Regel ist, ein Akt den richtigen Weg geht, gelangt er an seine Abteilung spätestens in einem Tag und wird am gleichen Tag noch erledigt. Wenn er aber einmal den Weg verfehlt und er muss bei der Vorzüglichkeit der Organisation den falschen Weg förmlich mit Eifer suchen, sonst findet er ihn nicht, dann dauert es freilich sehr lange. Als wir diese Note bekamen, hatten wir unten die Sache fast vergessen. Wir antworten also nur recht unbestimmt, dass wir von einer solchen Berufung nichts wüssten und dass wir keinen Bedarf nach einem Landvermesser haben. Aber langweilt Sie die Geschichte nicht? Nein, sie unterhält mich. Ich erzähle sie Ihnen nicht zur Unterhaltung. Sie unterhält mich nur dadurch, dass ich einen Einblick in das lächerliche Gewirre bekomme, welches unter Umständen über die Existenz eines Menschen entscheidet. Sie haben noch keinen Einblick gewonnen. Ich erzähle also weiter. Der Leiter der Abteilung B war von unserer Antwort nicht befriedigt. Es entwickelte sich nun eine große Korrespondenz. Bei dieser wurde aber zunächst ganz übersehen, dass der erste amtliche Auftrag gar nicht von der Abteilung B, sondern von Abteilung A ausgegangen war. Endlich wurde dieser Fehler von der Kontrollbehörde entdeckt. Ein Glück, dass Sie endlich eine Kontrollbehörde erwähnen. Die Wirtschaft ist ja nach Ihrer Darlegung eine derartige, dass einem bei der Vorstellung, die Kontrolle könne ausbleiben, übel wird. Nur ein Fremder wie Sie kann die Sache so verständnislos beurteilen. Faktisch gibt es ja bei uns nichts anderes als Kontrollbehörden. Aber selbst wenn einmal ein Fehler vorkommt, wie in Ihrem Fall, wer darf dann endgültig sagen, dass es ein Fehler ist, dass die höheren Instanzen ebenso urteilen werden wie die unteren? Dass die zweiten Kontrollämter einverstanden sind, dann die dritten und weiterhin die anderen. Aber das ist ja entsetzlich. Sie verwechseln nämlich zweierlei. Das, was innerhalb der Ämter vorgeht, und meine wirkliche Person, mich, der ich außerhalb der Ämter stehe und dem von den Ämtern eine Beeinträchtigung droht, so unsinnig, dass ich noch immer den Ernst der Gefahr nicht glauben kann. Ich werde mich für meine Person dagegen zu wehren wissen. Wie wollen Sie das tun? Sie vergessen Klamms Brief an mich. Klamms Brief ist wertvoll. Die Unterschrift scheint echt zu sein, aber dieser Brief ist überhaupt keine amtliche Zuschrift, sondern ein Privatbrief. Das ist schon an der Überschrift deutlich erkennbar. Sehr geehrter Herr... Genug! Wenn ich Sie weiterreden lasse, bleibt von dem Brief schließlich nichts als die Unterschrift auf einem leeren Papier. Sie irren wieder. Ein Privatbrief Klamms hat natürlich viel mehr Bedeutung als eine amtliche Zuschrift. Nur gerade die Bedeutung, die Sie ihm beilegen, hat er nicht. Ich bin also nicht angestellt. Man hat mich hergelockt und jetzt droht man mir mit dem Herauswurf. Wer wollte wagen, Sie hinauszuwerfen, Herr Landvermesser? Eben die Unklarheit der Vorfrage verbürgt Ihnen die höflichste Behandlung. Nur sind Sie dem Anschein nach zu empfindlich. Niemand hält Sie hier zurück, aber das ist doch noch kein Hinauswurf. Oh, Herr Vorsteher, ich werde Ihnen einiges davon aufzählen, was mich hier zurückhält. Die Opfer, die ich brachte, um von zu Hause fortzukommen. Die lange, schwere Reise. Die begründeten Hoffnungen, die ich mir wegen der Aufnahme hier machte. Meine vollständige Vermögenslosigkeit. Die Unmöglichkeit, jetzt wieder eine andere, entsprechende Arbeit zu Hause zu finden. Und endlich, nicht zu wenigsten, meine Braut, die eine hiesige ist. Ach, Frieda, ich weiß. Aber Frieda würde Ihnen überall hin folgen. Was freilich das Übrige betrifft, so sind ja allerdings gewisse Erwägungen nötig. Und ich werde darüber ins Schloss berichten. Sollte eine Entscheidung kommen, werde ich Sie holen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Nein, gar nicht. Ich will keine Gnadengeschenke vom Schloss, sondern mein Recht. Ich empfehle mich. Nur eins sollen Sie noch wissen. Auch ich gebe Ihnen noch etwas mit auf den Weg. Sie können sich immer mit Vertrauen an mich wenden. Ich will nicht sagen, dass Sie an mir einen Freund haben, denn wir sind ja einander gegenüber völlig Fremde. Aber wohlwollend helfen will ich Ihnen gern. In jeder Hinsicht. Nur in einer einzigen nicht. Dass Sie als Landvermesser aufgenommen werden. Das lasse ich nicht zu. Dann danke ich Ihnen schön für alle Ihre Hilfe. Und Ihr sogenanntes Wohlwollen ist mir ebenso gleichgültig wie die ganze Aktenschmiererei hier. Mein Recht will ich, nichts anderes. Können Sie in Ihrem ausgetrockneten Bürokratenschädel überhaupt begreifen, was ich damit meine, wenn ich sage, mein gutes Recht? Diese einfache Sprache scheint man hier nicht zu verstehen. Aber lassen Sie mir nur ein wenig Zeit. So will ich dafür sorgen, dass Ihnen das Verständnis dafür aufgeht, was Gerechtigkeit und Vernunft ist. Und somit Gott befohlen, Herr Gemeindevorsteher. Arthur, kommt ins Wirtshaus. Arthur? Bitte sehr, bitte gleich. Arthur, habe ich gesagt. Ihr wisst doch, Arthur, seid ihr beide zusammen. Bitte gleich, bitte sehr. Arthur, geh hinunter und putz mir meine Stiefel. Das ist doch... Na, wird's bald. Oh, ich wollte, ich könnte euch beide mit einem einzigen Tritt hinaus befördern. Was ist denn los? Wieder ein Besuch. Herein. Sie kennen mich. Ich bin der Lehrer. Ich komme im Auftrag des Herrn Gemeindevorstehers. Früher als ich gedacht, das geht ja rasch. Nehmen Sie Platz, bitte. Sie waren unhöflich gegenüber dem Herrn Gemeindevorsteher, diesem ehrwürdigen, verdienten, viel erfahrenen Mann. Hat sich der Gemeindevorsteher über mich beklagt? Ich habe nur ein kleines Protokoll nach seinem Diktat über Ihre Besprechung aufgesetzt und daraus über die Güte des Herrn Gemeindevorstehers und über die Art Ihrer Antworten genug erfahren. Wie ein Protokoll? In meiner Abwesenheit nachträglich aufgesetzt? Das ist nicht übel. Das Protokoll ist nur halbamtlich. Es wurde nur gemacht, weil bei uns in allem strenge Ordnung sein muss. Jedenfalls liegt es nun vor und dient nicht zu Ihrer Ehre. Mag es vorliegen. Sie sind gekommen, mir das zu melden? Nein. Aber ich bin kein Automat und musste Ihnen meine Meinung sagen. Mein Auftrag dagegen ist ein weiterer Beweis der Güte des Herrn Vorstehers. Er bietet Ihnen vorläufig die Stelle eines Schuldieners an. Schuldiener? Etwas Besseres weiß er nicht für mich. Ich war dagegen. Und bin es weiterhin. Wir brauchen keinen Schuldiener, genauso wie wir keinen Landvermesser brauchen. Sie machen sich unnütze Sorgen, Herr Lehrer. Es fällt mir nicht ein, die Stelle anzunehmen. Vorzüglich. Ganz ohne Vorbehalt lehnen Sie ab? Vorzüglich. Dann kann ich gehen. Gehen Sie nicht, Herr Lehrer. Ich spreche mit ihm. Bitte. Ich warte draußen. Ich habe hinter der Tür gehorcht. Komm her, K. Die Wirtin will ich keinen Moment länger im Haus dulden. Noch heute müssen wir hinaus. Die Wirtin will uns trennen. Sie hat dir das Angebot gemacht, zu bleiben, nicht wahr? Ich folge dir, wohin du willst. Für mich finde ich immer ein Nachtlager, wenn es sein muss, wirklich bei Barbara. Nein, das nicht. Bitte sag das nicht wieder. Jede Berührung mit den Leuten des Barnabas, sei es die geringste, die du versuchst, wäre die ärgste Schande für mich, deine künftige Frau. Du kannst das noch nicht verstehen. Später einmal werde ich es dir erklären, wenn Zeit dazu ist. Für heute. Für jetzt aber wäre mein Rat, den Antrag des Lehrers anzunehmen. Vor diesem kleinen Mann soll ich mich demütigen? Soll dann gar mein Vorgesetzter sein? Es ist doch nur für den Augenblick. Wir suchen dann selbstverständlich gleich eine andere Stelle. Und was die Demütigung anlangt, lass mich mit dem Lehrer sprechen. Auch später werde immer nur ich mit dem Lehrer sprechen und alle Arbeit in der Schule mache nur ich allein. Du bist so gut zu mir, Frieda. Es ist spät geworden. Dafür sind wir aber jetzt auch völlig einig, Herr Lehrer. Wir nehmen die Stelle an. Gut. Aber die Stelle ist Herrn K. angeboten. Er selbst muss sich äußern. Freilich, er nimmt die Stelle an. Nicht wahr, K.? Ja, mein Lieb. Bleibt mir nur übrig, Ihnen Ihre Dienstpflichten vorzuhalten, Herr Landvermesser. Nun ja, es sind die üblichen Verpflichtungen. Sie nehmen sich viel heraus. Er meint es nicht so. Und was das Gehalt anlangt... Gehalt erst nach einmonatigem Probedienst vielleicht. Das ist aber hart für uns. Wir sind mittellos. Vielleicht könnten wir durch eine Eingabe an die Gemeinde um ein kleines sofortiges Gehalt bitten. Würden Sie dazu raten? Nein. Einer solchen Eingabe würde nur entsprochen werden, wenn ich es empfehle, und ich würde es nicht tun. Die Verleihung der Stelle ist ja nur eine Gefälligkeit Ihnen gegenüber, und Gefälligkeiten muss man nicht zu weit treiben. Was die Gefälligkeit betrifft, Herr Lehrer, glaube ich, dass Sie irren. Diese Gefälligkeit ist vielleicht eher auf meiner Seite. Die Gemeinde ist gezwungen, mich aufzunehmen und mich zu beschäftigen. Was sollte uns zwingen, Sie aufzunehmen? Des Herrn Vorstehers gutes, übergutes Herz zwingt uns, sonst nichts. Sie werden, das sehe ich wohl, Herr Landvermesser, manche Fantasien aufgeben müssen, ehe Sie ein brauchbarer Schuldiener werden. Nun hält mich aber nichts mehr. Ich sehe es. Es sind zwei Wege zum Schloss. Bitten um Gefälligkeiten für meine Wünsche hinten herum oder unbeachteter Dorfarbeiter sein in untergeordnetster Stellung. Es ist klar, was ich wähle. Den Kampf, den Weg ins Schloss, geradeaus mit allen Unbequemlichkeiten, die Gefahr. Ich gehe direkt zu Klamm. Ach, der Herr Landvermesser. Wer sind Sie denn? Ich heiße Pepi. Ich bin die Nachfolgerin Friedas im Ausschank. Ich war bis jetzt Zimmermädchen. Aber es ist kein guter Tausch. Viel Abend- und Nachtarbeit. Ich werde es kaum ertragen. Frieda war hier sehr zufrieden. Glauben Sie ihr nicht. Frieda kann sich beherrschen wie nicht leicht jemand. Was sie nicht gestehen will, gesteht sie nicht. Und dabei merkt man gar nicht, dass sie etwas zu gestehen hätte. Frieda ist meine Braut. Ich weiß. Deshalb erzähle ich's ja. Was wollen Sie denn hier? Hat Frieda was vergessen? Ja, Ihre Tischdecke. Hier, gleich im Zimmer nebenan. Sehen Sie nach. Es ist jetzt niemand drin. Aber Klamm pflegt oft dort zu sitzen. Klamm? Ist jetzt bestimmt nicht dort. Er fährt ja gleich weg. Sein Schlitten wartet schon im Hof. Sein Schlitten wartet? Aber wo wollen Sie denn hin? Herr Landvermesser! Ist das Klamms Schlitten? Wohl. Das kann noch sehr lange dauern. Was kann noch lange dauern? Ehe Sie weggehen werden. Wie kommen Sie denn hierher? Kommen Sie mit mir. Ich warte hier auf jemanden. Kommen Sie. Aber ich verfehle dann den, auf den ich warte. Sie verfehlen ihn auf jeden Fall. Ob Sie warten oder gehen. Dann will ich ihn lieber beim Warten verfehlen. Kutscher, spannen Sie die Pferde aus. Zu Befehl, Herr Sekretär. Vielleicht kommen Sie nun. Bitte. Ich mache immerfort Fehler. Nichts als Fehler. Die Fehler sehe ich. Aber wie sie zu vermeiden gewesen wären, weiß ich nicht. Ach, Frau Brückenhoff-Wirtin. Was führt Sie in den Herrenhof? Dasselbe habe ich Sie gerade fragen wollen. Herr Landvermesser, darf ich bitten, durch einige Aussagen meine Akten hier zu ergänzen? Es wird hier sehr viel geschrieben. Eine schlechte Angewohnheit. Aber vielleicht wissen Sie noch gar nicht, wer ich bin. Ich bin Momus, der Dorfsekretär Klamms. Sehr interessant. Aber ich muss nach Hause, meine Braut erwartet mich. Sie ist gewiss schon besorgt, wo ich so lange bleibe. Nur ein paar kurze Fragen. Einen Augenblick müssen Sie mir noch widmen. Ich habe keine Lust dazu. Im Namen Klamms fordere ich Sie auf, meine Fragen zu beantworten. Wird Klamm denn zu Gesicht bekommen, was ich hier aussage? Nach Ihrer heutigen Aufführung, nach dem soeben versuchten Überfall auf Klamm, besteht für Sie noch weniger Aussicht auf Erfolg als bisher. Heute jedenfalls nicht mehr. Klamm ist also doch fortgefahren? In diesem Moment fährt er fort. So rasch konnte der Schlitten wieder aus dem Stall geholt werden. Ich hätte unten im Hof ausharren sollen. Ein paar Minuten länger frieren. Es hätte Ihnen nichts genützt. Klamm wird mit jemandem, mit dem man nicht sprechen will, niemals sprechen. Vielleicht sind Sie jetzt geneigt, da die 2-3 Lücken des Protokolls durch Ihre Antwort auszufüllen, der Ordnung halber. Erst müsste ich wissen, was mit dem Protokoll geschieht. Es kommt in die Klammsche Dorfregistratur. Und weiter, wenn ich mich von Ihnen verhören lasse, darf ich dann einmal in späterer Folge vor Klamm erscheinen? Ich bedauere, solche Zusammenhänge bestehen nicht. Herr Sekretär, so wird denn wenigstens Klamm dieses Protokoll lesen. Auch das nicht. Klamm kann doch nicht alle Protokolle lesen. Er liest sogar überhaupt keins. Bleibt mir vom Leib mit euren Protokollen, pflegt er zu sagen. Wenn Sie nur nicht immer wie ein Kind alles gleich in essbarer Form dargeboten haben wollten. Genügt es nicht, dass der Herr Sekretär von Klamm ernannt ist, in seinem Namen arbeitet? Ich verlese Ihnen das Protokoll, wie ich es bisher aufgenommen habe, nach Aussagen der Wirtin hier. Der Landvermesser K. musste zunächst danach streben, sich im Dorf festzusetzen. Das war nicht leicht, da niemand seine Arbeit brauchte. Niemand, abgesehen vom Brückenhofwirt, den er überrumpelt hatte, niemand von einigen Scherzen der Beamten abgesehen, niemand sich um ihn kümmerte. So trieb er sich scheinbar sinnlos herum. In Wirklichkeit aber lauerte er auf eine Gelegenheit für sich und fand sie bald. Frieda, das junge Ausschankmädchen im Herrenhof, glaubte seinen Versprechungen und ließ sich von ihm verführen. Wenn er sie noch liebte, so gäbe es eine Art Entschuldigung für sein Benehmen. Aber er liebt sie nicht. Er hat alles nur aus Berechnung getan. Nur aus Berechnung schmutzigster Art hat K. sich an Frieda herangemacht und wird nicht von ihr lassen, solange noch irgendwelche Hoffnung hat, dass seine Rechnung stimmt. Gute Nacht. Ich habe eine Abneigung gegen jedes Verhör. Er geht also doch? Herr Landvermesser! Ich sehe nicht ein, warum ich mich einer amtlichen Laune fügen soll. Einem Spaß. Von nun an suche ich meinen Weg allein. Geradeaus muss ich gehen, nur keine Umwege. Es war mir von Anfang an klar. Nur lasse ich mich immer wieder verwirren und verlocken. Jetzt aber ist es genug. Lichter. Hey! Vielleicht Hilfe. Mitmenschen. Ach, die Gehilfen mit ihrem kindischen Ulk. Ihr Nichtsnutze, was wollt ihr von mir? Wir sind nicht allein. Da kommt Barnabas. Ah. Kommst du zu mir? Zu dir. Mit einem Brief von Klamm. Ein Brief von Klamm? Arthur, leuchtet! Dem Herrn Landvermesser im Brückenhof, die Landvermesserarbeiten, die Sie bisher ausgeführt haben, finden meine Anerkennung. Auch die Arbeit der Gehilfen ist lobenswert. Aha. Sie wissen sie gut zur Arbeit anzuhalten. Lassen Sie nicht nach in Ihrem Eifer. Führen Sie die Arbeiten zu einem guten Ende. Eine Unterbrechung würde mich erbittern. Im Übrigen seien Sie getrost. Die Entlohnungsfrage wird nächstens entschieden werden. Ich behalte Sie im Auge. Entlohnung? Still! Still! Das ist doch ein Missverständnis. Barnabas, dieser Brief ist unsinnig. Ich arbeite doch gar nicht als Landvermesser. Und die Gehilfen, die machen ja überhaupt nichts als boshaften Unfug. Oh, es scheint wieder eine Verwirrung in den Akten und Kanzleien entstanden zu sein oben im Schloss. Anders ist solch ein sinnloser Brief nicht zu erklären. Aber ich habe... Du bist unschuldig daran, Barnabas, ich weiß. Du verstehst mich nur nicht. Herr... Das ist alles. Sage mir deine Botschaft. Ich werde sie bestimmt ausrichten. Auch das, was du mir letzthin aufgetragen hast, werde ich gewiss ausrichten. Wie? Hast du denn das noch nicht ausgerichtet? Warst du denn nicht am nächsten Tag im Schloss? Nein. Ich muss doch meinem Vater bei der Arbeit helfen. Aber nun gehe ich bald wieder einmal ins Schloss. Oh, bald einmal? Wie redest du denn, du unbegreiflicher Mensch? Gehen denn die Schlosssachen nicht allen anderen vor? Mein guter Vater ist alt und das Gewerbe strengt ihn an. Er hat so viele Schuhe zu flicken. Ach, was kümmert mich denn diese ganze Schusterei? Klamm wartet auf Nachricht von mir. Und du, statt dich im Lauf zu überschlagen, du... Eine Botschaft habe ich dir anvertraut und du... Du setzt dich auf die Schusterbank. Jetzt höre, was du zu bestellen hast. Der Landvermesser K. bittet den Herrn Vorstand Klamm, ihn persönlich zu empfangen. Alle Mittelpersonen haben vollständig versagt. Der Landvermesser bittet, die Störung zu verzeihen. Er wird sich ganz kurz fassen. Mit 10 Worten glaubt er, auskommen zu können. Du brauchst nicht zu wiederholen. Dein Gedächtnis ist außerordentlich, ich weiß. Aber wirst du meinen Auftrag gleich ausführen? Gleich morgen, noch am Vormittag und noch am Vormittag die Antwort bringen. Wirst du das tun? Ich erwarte dich in der Schule. Da wohne ich nämlich jetzt provisorisch. Mit Ungeduld erwarte ich dich. Ich werde mein Bestes tun, das tue ich immer. Wir wollen jetzt nicht darüber streiten, ob du nicht etwas eifriger sein könntest. Hast du keine Wünsche? Vielleicht könnte ich dir irgendeine Freude machen und du gingst dann schon zeitig früh ins Schloss. Ich habe keine besonderen Wünsche. Leb wohl. Schade. Es hätte mich ein wenig beruhigt, wenn du einen Wunsch hättest. Ja, noch etwas. Meine Schwestern lassen dich grüßen. Amalia und Olga. Olga? Dieses große, starke Mädchen. Beide lassen dich grüßen. Vielleicht werde ich morgen zu euch kommen. Das würde meine Schwestern sehr freuen. Leb wohl, Barnabas. Bring bald Antwort. K. K. Ja? Hier! Ach, Frieda. K. Wer ist da eben weggegangen? War es nicht Barnabas? Gewiss, Frieda. Er hat Briefe für mich aus dem Schloss. Ich gebe ihm meine Antworten mit. Ich kann nicht glauben, dass er ein guter Bote ist. Hüte dich vor ihm. Ja, schon gut. Und was bringst du mir sonst Neues? Vorerst einen Pelz. Er gehört dem Lehrer. Ich habe ihn im Kasten gefunden. Ach, warm. Als ob der Wind nachgelassen hätte. Du hast also für mich gestohlen, mein Kind. Nur ausgeliehen, natürlich. Einerlei, so habe ich doch zumindest eine Seele im Dorf, die es gut mit mir meint. Im Himmel sei Dank. Und meinen Knotenstock hast du mir auch gebracht. Soll ich denn wieder als Wanderbursch in die Welt? Was für grausame Scherze du manchmal machst. Überall im Dorf liegt tiefer Schnee. Da brauchst du wohl deinen tüchtigen Stock. Oder damit ich die Gehilfen nach Hause jagen kann. Du weißt noch gar nicht, was sie heute angestellt haben. Sie haben dich beim Lehrer angezeigt. Weshalb denn? Weil du nachts den Schuppen mit der Axt erbrochen und Holz herausgenommen hast. Hätten wir im ungeheizten Turnsaal schlafen sollen? Hey, ihr Gesindel, seid ihr da? Jetzt hört, ihr seid beide aus meinem Dienst entlassen. Herr. Für immer, lasst ihr euch nochmals hier sehen, so ist es euer Tod. Wir wollen nur dir dienen, Herr. Wir wollen keinen anderen Dienst. Wir wollen zurück zu dir, Herr. Heuchlerisches Gesindel, Ungeziefer. Du bist mir böse. Nein. Du hast hier am Herrenhof zufrieden gelebt. Ich hätte dich nicht aufstören sollen. Ja. Du hättest mich im Herrenhof lassen sollen. So sind wir auch darin einig. Nicht so, wie du meinst. Wärst du von mir befreit, so könntest du vielleicht alles erreichen, was du willst. Aus Rücksicht auf mich unterwirfst du dich dem tyrannischen Lehrer. Übernimmst diesen kläglichen Posten. Bewirbst dich mühevoll um ein Gespräch mit Klamm. Alles für mich. Aber ich lohne es dir schlecht. Das fällt dir ein. Eine bessere Frau kann ich mir gar nicht vorstellen. Du wirst doch nicht weinen um einen Menschen wie mich. Ehe ich dich kannte, ging ich hier ganz in der Irre. Niemand wollte mich aufnehmen. Und wenn es einer wollte, so gehörte er zu den Leuten, vor denen wieder ich flüchtete. Zu den Leuten wie Familie Barnabas. Du flüchtest vor ihnen, nicht wahr, Liebster? Das ist schön und weise von dir. Ja. Oh, Liebster, meine Liebe zu dir hat ihre Kraft bewiesen. Vor der Barnabaschen Familie hat sie dich gerettet. Oh, ja. Dafür sei gesegnet. Oh. Was ist dir? Ein Windstoß. Ich dachte, es ist Barnabas. Wieder Barnabas. Warte auf Antwort aus dem Schloss. Vielleicht bringt er sie noch in der Nacht. Er ist der einzige Bote, der mir geschickt wird. Einen anderen gibt es nicht für mich. Desto schlimmer. desto mehr solltest du dich vor ihm hüten. Er kommt selten und was er bringt, ist belanglos. Ärger ist das voll von Widersprüchen. Nur, dass es geradewegs von Klamm herrührt, macht es wertvoll. Man muss leider eben auch das Geringste in Betracht ziehen. Du staunst, Frieda? Du scheinst dein ganzes früheres Leben vergessen zu haben. Weißt du nicht mehr, wie man um das Vorwärtskommen kämpfen muss, besonders wenn man von tief unten kommt? Alles muss benutzt werden, was irgendwie Hoffnung gibt. Und zusammenhalten muss man, ganz fest zusammenhalten. Wenn du so nah bei mir bist und so ruhig fragst, dann weiß ich kein größeres Glück für mich, als bei dir zu sein, ohne Unterbrechung, ohne Ende. Dann stelle ich mir vor, wie schön es im Grab mit dir wäre. Im Grab? Im Grab, tief und eng. Dort halten wir einander umarmt wie mit Zangen. Ich verberge mein Gesicht an dir, du deines an mir. Und niemand wird uns jemals mehr sehen. Du... Komm, wir müssen ins Schulhaus. Wenn doch bald Antwort käme vom Schloss! Was suchst du denn immer? Ich warte. Worauf? Auf Barnabas. Kah! Ja, ich muss zu ihm, wenn er nicht kommt. Ich muss zu ihm. Nein, nur das nicht. Geh nicht zu den Barnabaschen. Nur für ein Weilchen, nur von der Schwelle aus fragen. Geh nicht! Geh nicht! Ist Barnabas noch immer nicht gekommen? Wer ist da? Ka? Ich bleib nur auf der Schwelle, hab keine Zeit. Seit gestern Abend warte ich auf seinen Bruder. Barnabas muss bald kommen. Er bleibt nie über Nacht im Schloss. Gut. Ich erwarte ihn im Schulhaus. Willst du nicht da reinkommen? Ich kann nicht länger bleiben. Zu Hause wartet meine Braut auf mich. Unser Haushalt in der Schule gedeiht. Wollt ihr uns nicht mal besuchen? Ach nein, das geht ja nicht. Scheint eine große Feindschaft zwischen Frieda und euch zu bestehen. Mir unverständlich. Das ist keine Feindschaft. Es ist bloß ein Nachbeten der allgemeinen Meinung über uns. Aber du kannst immer zu uns kommen, wenn du Lust hast. Sag einfach... Ich hol mir einen Brief von Barnabas. Das ist ein großer Irrtum, wenn du glaubst, dass es mir mit diesen Briefen nicht ernst ist. Meine Angelegenheiten mit den Behörden in Ordnung zu bringen, ist mein einziger Wunsch. Die Behörden. Nun, über die kann ich dir volle Auskunft geben. Kannst du das? Unnütze Bemühungen. Ja, die Behörden. Ich erreiche sie nicht. Das Schloss steht ja klar auf dem Berg über dem Dorf. Aber den Weg hinauf finde ich nicht. Ich will dir gern von den Behörden erzählen. Komm, setz dich hier neben mich auf die Ofenbank. Ja. Sieh. Amalia, meine Schwester, hat sich vor Jahren einmal gegen das Schloss aufgelehnt. Ob mit Recht oder Unrecht, das weiß kein Mensch. Auch sie nicht. Amalia hat die Liebesanträge eines Schlossbeamten schroff zurückgewiesen. Amalia hat dem Boten des Schlossbeamten ihr störrisches Nein entgegengeworfen und den Brief mit dem Antrag in kleine Fetzen zerrissen. Seither liegt der Fluch auf unserer ganzen Familie. Das Dorf hat uns geächtet wie Aussätzige. Niemand verkehrt mit uns. Vater hat alle Arbeit verloren und siecht dahin. Ebenso die Mutter. Und all das, weil das Schloss euch mit seiner Feindschaft verfolgt. Auch das Schloss siehst du falsch. Das Schloss verfolgt uns ja gar nicht. Das Schloss hat sich zu dem ganzen Zwischenfall überhaupt nicht geäußert. Gerade im Schweigen liegt seine furchtbare Macht. Von Strafe ist keine Rede. Wer kann sagen, dass das Schweigen des Schlosses eine Strafe bedeutet? Man hat sich nur von uns zurückgezogen. Das Schloss, wie auch die Leute im Dorf. Du willst immer alles entschuldigen, Olga. Was bist du für ein Mädchen? Was für ein Mädchen ich bin, wirst du noch bald genug erfahren. Und dann wirst du staunen. Du erschreckst mich, Olga. Kann dir doch nichts Neues sein? Warst du schon einmal dabei? Hast du ja gesehen. Ich? Wann denn? Bei deinem ersten Besuch im Herrenhof, erinnerst du dich denn nicht? Ich habe dich in die Gaststube geleitet, ich hatte gerade damals Dienst. Zweimal in der Woche habe ich diesen fürchterlichen Dienst bei den Knechten. Die Knechte und Diener aus dem Schloss stehen nämlich unter strenger Zucht, solange sie oben zu tun haben. Im Dorf wollen sie sich dann austoben, diese Tiere. Man muss die Dorfmädchen vor ihnen schützen, also sperrt man die wilden Diener nachts in den Stall. Mit der Peitsche treibt man sie hinein und ich verbringe die Nacht mit ihnen. Ich dachte, wenn das Schloss sehen wird, zu welch niedrigen Diensten sich ein Familienmitglied hergibt, so wird man uns unsere Schuld verzeihen, Amaliens Schuld. Da hast du aber etwas Schreckliches unternommen. Und wer weiß, ob es dir oben gut angerechnet wird. Ich habe auch Geld für meinen Stalldienst genommen. Sonst wäre die Familie ganz einfach verhungert. Erst in letzter Zeit verdient Barnabas ein wenig mit. Durch seine Botengänge. Ach nein, durch seine Schusterei. Die Botengänge macht er ja ganz ohne Entlohnung. Dennoch sind diese Botengänge der zweite Grund. Meine Hoffnung war, eine Anknüpfung an die Gewalten im Schloss zu gewinnen. Sei es auch durch die geringste aller Hintertüren. Ganz wie ich. Ganz wie ich. Was sagst du? Immerhin haben sich wenigstens die Schreiber in den niederen Kanzleien bereits an Barnabas gewöhnt. Wenn ich dir so zuhöre, dann erscheinen mir meine zwei armen Briefe aus dem Schloss von immer zweifelhafterem Wert. Für unsere Familie sind sie jedenfalls sehr wertvoll. Für euch? Warum für euch? Was habt ihr damit zu tun? Sie sind die ersten Briefe. Die ersten Arbeiten, die Barnabas überhaupt je im Schloss bekommen hat. Was für ein Glück für uns, dass du ins Dorf gekommen bist. Mich sollte niemand als Glücksbringer begrüßen. Dafür eigne ich mich nicht. Beim besten Willen nicht. Und es verwirrt mich nur auf meinem Weg. Verzeih, das klingt vielleicht hart. Es ist aber nicht so gemeint. Rückhaltlos bewundere ich deine Aufopferung für die Familie. Deine Tapferkeit, deine Umsicht und Klugheit. Wer kann das sein? Es ist einer deiner Gehilfen. Jeremias, glaube ich. Nicht hereinlassen. Sperrt die Tür ab. Jeremias, wie? Was willst du? Ich suche dich. Ich suche dich nur, um Frieda zu beruhigen. Da du sie verlassen hast... Verlassen? Was redest du? Ich hätte Frieda verlassen? Du hast sie wegen der Barnabas'sche Mädchen verlassen. Was ist da zu leugnen? Zuerst fühlte sie sich sehr unglücklich. Es ist ein Verrat, das waren ihre Worte. Ich sah sie nämlich im Schulhaus durchs Fenster, sie weinte. Da ging ich also zu ihr und wir haben uns geeinigt. Es ist auch schon alles ausgeführt. Ich bin Zimmerkellner im Herrenhof und Frieda ist wieder im Ausschank. Es ist für Frieda besser. Es lag für sie keine Vernunft darin, deine Frau zu werden. Was hattest du ihr zu bieten? Plage und Sorge. Du hast sie mit Lügen eingefangen. Nur Lügen konnten Frieda mir abwendig machen. Frieda ist im Herrenhof? Der Eintritt in den Herrenhof ist dir untersagt. Herr Landvermesser! Barnabas! Endlich! Diesmal wirst du mit mir zufrieden sein, Herr. Den ganzen Tag habe ich mich mit deiner Botschaft in den Schlosskanzleien durchgeschlängelt, von Instanz zu Instanz. Endlich spricht mich ein Beamter Erlanger, einer der ersten Sekretäre Klamms. Du kennst den Landvermesser, sagt er? Das trifft sich gut. Ich fahre jetzt in den Herrenhof. Der Landvermesser soll mich dort besuchen. Ich wohne im Zimmer Nummer 15. Doch müsste er gleich jetzt kommen. Ich habe nur einige Besprechungen dort und fahre um 5 Uhr früh wieder ins Schloss zurück. Sag ihm, dass mir viel daran liegt, mit ihm zu sprechen. Was will ihn Jeremias? Was läuft denn so? Er will mir bei Erlanger zuvorkommen. Halt, Freundchen! Halt, Freundchen! Sehnsucht nach Frieda. Wir haben den gleichen Weg. Wir werden den gleichen Schritt marschieren. Zum Herrenhof. Und ich komme doch hinein. Herr Landvermesser, wohin? Hier gibt's keinen Zutritt. Aber ich habe eine Vorladung zum Sekretär Erlanger. Ach so, Nachtverhör. Offenbar ein dringender Fall. Ach, können Sie mir die Tür 15 zeigen? Scheint hier keine Nummer zu geben. Wie da ist es? Ist Erlanger schon hier? Er wartet schon auf die Partei. Ja. Wir können gleich eintreten. Frieda. Was willst du denn von mir? Geh doch zu den... Du weißt ja, wie sie heißen. Du kommst ja gerade von ihnen. Ich kann es dir ansehen. Du weißt, dass ich wieder als Schankmädchen aufgenommen bin. Ich habe es gehört. Ich kann es aber nicht glauben. Wir stehen doch kurz vor der Hochzeit. Es wird keine Hochzeit geben. Weil ich untreu war? Ja. Frieda, die Barnabas'schen Mädchen sind mir gleichgültig. Wenn ich zu ihnen gehe, so geschieht es nur wegen meines Kampfes mit dem Schloss, also auch um deiner Zukunft willen, Frieda. Du weißt nicht, was Treue ist. Wie du zu diesen Mädchen stehst, ist gleichgültig. Dass du überhaupt in diese Familie gehst, vor der ich dich so inständig gewarnt habe. Schon der Geruch ihrer Stube in deinen Kleidern ekelt mich an. Ach, nur um der Sache willen gehe ich dorthin. Du da... Was hast du? Oh, mir ist so elend. Ich habe seit Mittag nichts gegessen. Hier ist Brot. Etwas Wurst. Nimm. Geh, Karl. Du hast alles widerlegt, aber mich kümmert's nicht mehr. Ich bleibe bei Jeremias. Er ist krank von deinem Dienst, ich pflege ihn gesund. Geh. Geh, Karl. Ich sollte schon längst bei diesem Erlanger sein. Wo ist die richtige Tür? Jetzt kann ich sie nicht finden. Vorhin habe ich es gewusst. Wieder mache ich einen Fehler nach dem anderen. Vielleicht da? Nein. Vielleicht da. Auch nicht. Vielleicht da? Nein. Auch nicht. Vielleicht da? Vielleicht da. Wenn keiner drin ist, kann ich mich wenigstens ins Bett hauen. Entschuldigen Sie, ich bin nämlich zu Sekretär Erlanger berufen. Das bin ich nicht. Ach, dann habe ich leider Ihre Türe mit einer anderen verwechselt. Birgel. Unterbeamter des Sekretärs Friedrich. Mein Name ist K. Der neue Landvermesser. Nun, wie geht die Landvermesserei vorwärts? Na, ich werde ja nicht als Landvermesser beschäftigt. Das ist erstaunlich. Sie sind Landvermesser und haben keine Landvermesserarbeit? Leiden Sie denn nicht darunter? Doch. Überall, überall in Gottes weiter Welt hat man mich zurückgestoßen. So wollte ich mich hier festhalten, festklammern, sei es auch zunächst unter einem Vorwand. Mit meinen letzten ermattenden Kräften habe ich hier eine Heimat gesucht. Mein Arbeitsangebot war ehrlich, mein Wille war der beste. Ich dachte, man wird allmählich sehen, dass ich fleißig bin und etwas tauge. Sie hatten recht. Sie kamen ja schließlich als Mensch zu Menschen, nicht zu wilden Tieren. Leider bin ich in Ihrer Sache nicht zuständig. Schade. Sie sind der Erste, der geneigt scheint, mich anzuhören. Schade auch, dass ich so furchtbar müde bin. Ich habe gerade jetzt einige scharfe Aufregungen erlebt. Bleiben Sie. Leider kann ich in der Sitzgelegenheit nur diesen Platz am Bettrand vergeben. Wohin wollen Sie denn jetzt gehen? Es ist schon 4 Uhr nachts. Jeden, zu dem Sie jetzt gehen wollen, müssten Sie wecken. Um 5 ist allgemeiner Aufbruch. Da geht's ins Schloss zurück. Vielleicht erwischen Sie dabei Sekretär Erlanger für einen Moment. Tja, es ist so eine Sache mit diesen Nachtverhören. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn die Partei nachts unangemeldet kommt, und wenn sie auf einen Sekretär stößt, der in der Sache selbst unzuständig ist, dann besteht die Möglichkeit, dass der Beamte sein persönliches Gefühl über die Paragraphen setzt und eine Bitte, die von der Partei vorgebracht wird, nicht abschlagen kann. Obwohl er als Amtsperson eine solche Bitte nie erfüllen durfte, obwohl sein Vorgehen in diesem Falle geradezu dilettantisch ist. Herr Landvermesser, hören Sie mich? Gewiss, Herr Untersekretär. Ja, der Beamte sehnt sich vielleicht sein ganzes Leben lang nach einer solchen Gelegenheit, die äußerst äußerst selten ist. Er ist bereit, den ganzen Amtsbetrieb zu zerreißen, zugunsten der Partei. Die Partei braucht jetzt nur ihre Bitte vorzubringen. Der Augenblick ist da und die Erfüllung der Bitte liegt schon bereit. Hören Sie, der Augenblick ist da. Ja, ja, ja, der Augenblick ist da. Nur gibt es freilich Gelegenheiten, die gewissermaßen zu groß sind, um benutzt zu werden. Es gibt Dinge, die an nichts anderem scheitern als an sich selbst. Dadurch kommt die Welt wieder ins Gleichgewicht. Das ist ja an sich eine vorzügliche Einrichtung, wenn auch in anderer Hinsicht trostlos. Trostlos! Trostlos. Warum? Es ist zu spät. Gehen Sie! Was wollen Sie denn noch hier? Nein, nein, nein. Es kann doch nicht zu spät sein. Ich will leben. Ich will arbeiten. Ich will mich bemühen. Geradeaus will ich gehen. Oh, wer zeigt mir den Weg ins rechte Leben? Wer hilft einer großen Not? Oh, wohin bringt mich? Wohin? Wo ist das Ende? Herr Landvermesser! Barnabas, was wollen Sie von ihm? Die Entscheidung! Das Schloss hat Sie gefällt? Ja. Wie lautet sie? Ein Wohnrecht bei uns besteht nicht. Aber es werde ihm, da seine Bewerbung so langdauernd, eifrig und fehlerlos war, gnadenweise geschenkt und amtlich zugestanden. Das Wohnrecht im Grabe. Ist er? Ja. Zu spät. Sagen Sie das nicht. Lesen Sie, was hier als Betrachtung notiert ist. Von wem? Von ihm. Ich fand diesen Zettel in seiner Tasche. Er hat es selbst geschrieben? Ja. Lesen Sie. Ein erstes Zeichen beginnender Erkenntnis ist der Wunsch zu sterben. Dieses Leben erscheint unerträglich, ein anderes unerreichbar. Man schämt sich nicht mehr, sterben zu wollen. Man bittet, aus der alten Zelle, die man hasst, in eine neue gebracht zu werden, die man erst hassen lernen wird. Ein Rest von Glauben wirkt dabei mit. Während des Transportes werde zufällig der Herr durch den Gang kommen, den Gefangenen ansehen und sagen: Diesen sollt ihr nicht wieder einsperren. Er kommt zu mir. Das Hörspiel brachte Das Schloss von Franz Kafka. Die Hauptrollen und ihre Sprecher waren Josef K., Gerd Westphal, Arthur und Jeremias, die beiden Gehilfen, Friedrich von Bülow, Wolfgang Schwarz, Barnabas, Jürgen Goslar, Frieda, Dagmar Altrichter, Olga, Henny Schneider-Wenzel, Gemeindevorsteher, Arthur Menz, die Wirtin vom Brückengasthof, Rudik Daniel, Momus, Karl-Heinz Schilling, Bürgel, Gerd Keller, Lehrer, Otto Collin. Ferner sprachen Gudula Kownatzki, Annette Roland, Paul Dettel, Kurt Ebbinghaus, Ernst Ehlert, Götz von Langheim, Ernst Sladek, Helmut Wittig. Funkbearbeitung Gerd Westphal, die Musik schrieb Bernd Scholz. Es spielten Mitglieder des Südwestfunkorchesters unter Leitung von Ernest Buhr. Toningenieur Friedrich Basan, Regie Karl-Heinz Schilling.